Kundgabe 5660. Empfangen durch Bertha Dudder am 26.04.1953. Glaubenskampf. Kraft zum Bekennen. Wüsstet ihr Menschen um die Leiden der kommenden Zeit, um den Kampf, der geführt wird gegen die, die an mich glauben, ihr würdet dann auch verstehen, warum ich zuvor mein Wort zur Erde leite, warum ich selbst zur Erde niedersteige. Ihr würdet erkennen, dass ihr zuvor gefestigt werden müsstet im Glauben, um alles auf euch zu nehmen, um nicht zu versagen in diesem Glaubenskampf. Die reine Wahrheit gibt euch Kraft, weil ihr die reine Wahrheit von mir entgegennehmet, weil ihr sie aus meinem Wort schöpfet, das mit meiner Kraft gesegnet ist. Die glaubenslosen Menschen werden wenig berührt sein, sowohl von meinem zur Erde geleiteten Wort als auch von jenem Kampf, weil dieser nicht ihnen gilt, vielmehr noch von ihnen gefördert wird. Die Gläubigen aber werden sehr zu leiden haben, denn ihnen wird nicht nur entzogen, was sie als Speise für ihre Seele benötigen, sondern sie werden durch brutale Maßnahmen gezwungen, ihren Glauben zu verleugnen. Und es wird schwer sein, standzuhalten und ganz unmöglich, wo der lebendige Glaube fehlt. Denn nur dieser wird ihnen die Kraft geben. Nur der lebendige Glaube bedeutet innige Verbindung mit mir und dadurch unmittelbaren Kraftempfang. Der lebendige Glaube aber soll erweckt werden durch mein Wort. Ich spreche euch Menschen darum an, dass ihr, so euch meine Worte innerlich berühren, den Kontakt herstellet mit mir, der euch dann immer übermitteln kann, was ihr brauchet. Kraft und Licht, um Widerstand leisten zu können, so man gegen euch vorgeht. Ich weiß um die Lauheit der Menschen, die sich auch gläubig dünken, doch bei dem geringsten Anstoß umfallen werden, weil ihr Glaube kein lebendiger ist. Und allen diesen will ich zu Hilfe kommen. Ich weiß, welcher Drangsal sie ausgesetzt sind und muss doch diese zulassen, um sie zum Leben zu erwecken. Denn was sie bisher nur als Form erfüllten, das soll sie nun zum Nachdenken anregen und sie zur Stellungnahme veranlassen. Wer den Glauben an mich leicht dahingibt, der war schon wie ein abgestorbenes Blatt, das vom leisesten Windhauch abfallen und hinweggejagt wird. Er braucht nicht zu leiden in dem Kampf, der um des Glaubens willen geführt wird, aber er wird desto mehr leiden müssen nach dem Ende, das nicht mehr lange auf sich warten lässet. Wer aber schon in einem kleinen Grad des Erkennens steht, der wird plötzlich wissen, was dieser letzte Kampf bedeutet. Und er wird meinen Worten größten Wert beimessen, durch das angekündigt wurde, was sich nun erfüllt. Ich weiß seit Ewigkeit um die nun kommende Zeit. Und meine Sorge um euch könnet ihr Menschen erkennen an dem Zuleiten meines Wortes, das euch stark und widerstandsfähig machen soll, wenn die Entscheidung auch an euch herantritt. Um des Glaubens willen zu leiden, ist schwer, solange nicht die innerste Überzeugung, der lebendige Glaube, euch Kraft gibt. Dann aber ist auch die stärkste irdische Gewalt nicht fähig, ihn zum Wanken zu bringen. Dann bekennt der Mensch gern und freudig meinen Namen vor der Welt, denn er schöpfet dann alle Kraft zum Widerstand aus meinem Wort. Er nimmt die Kraft von mir selbst entgegen. Und er wird wahrlich Sieger bleiben im letzten Kampf auf dieser Erde. Amen.